meines Lebens zu Ende, denn das Schiff. We onderbreken onze uitzending nu voor een zondermelding uit het hoofdkwartier van de Führer. Aus dem Führerhauptquartier 4. November. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Kriegsmarine und Luftwaffe haben der britischen Versorgungsschifffahrt wiederum schwere Schläge zugefügt. Unterseeboote versenkten im Atlantik 11 feindliche Handelsschiffe mit zusammen 53.000 Bruttoregistertonnen sowie einen Zerstörer. Weitere 3 Schiffe und ein Zerstörer wurden durch Torpedotreffer schwer beschädigt. Kampfflugzeuge vernichteten in der vergangenen Nacht ostwärts Aberdeen 3 Handelsschiffe mit zusammen 20.000 Bruttoregistertonnen. Außerdem wurde bei den Shetland-Inseln ein Frachter durch Bombenwurf schwer beschädigt.